Teufel komm raus, füreinander gemacht. Ohoho, aha. In der Hitze der Nacht, geküsst und gelacht. Ohoho, aha. Meines Lebens, dein Name steht an meiner Tür. Wir feiern unsere Liebe und das ohne viel Papier. Ich hab auf dich gewartet, mein ganzes Leben lang. Du bist die Party meines Lebens und ich fang zu tanzen an. Der Morgen erwacht. Ohoho, aha. Hast mir Dinge gezeigt, die hätt ich so nie gemacht. Ohoho, aha. Baby, oh Baby, mein Herz fühlt genau wie du. Lady, oh Lady, I was made for loving you. Du bist die Party meines Lebens, dein Name steht an meiner Tür. Wir feiern unsere Liebe und das ohne viel Papier. Ich hab auf dich gewartet, mein ganzes Leben lang. Du bist die Party meines Lebens und ich fang zu tanzen an. Mein ganzes Leben lang, du bist die Party.